Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Helios erzielt Einigung mit Verdi, 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt und Schamalo steigt ab. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Helios und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich für die Beschäftigten des nichtärztlichen Dienstes sowie für die Auszubildenden von 8 Helios-Kliniken auf Entgelterhöhungen rückwirkend ab Januar 2016 geeinigt. Dies betrifft auch die Standorte in Nienburg und Stolzenau. Die Tarifeinigung beinhaltet zunächst eine Gehaltssteigerung von 2,5%. Weitere Steigerungen in Höhe von 1,7% sowie 1,3% folgen zum 1. Januar und 1. September 2017. Die Ausbildungsentgelte werden zum 1. Januar 2016 und 2017 um jeweils 50 Euro erhöht. Gestern fand im Nienburger Museumsgarten das diesjährige Spargelfest statt. Gleich zu Beginn sorgte Stargast und Schaukoch Michael Thürnau für großen Besucherandrang. Zu den Ehrengästen zählten auch viele ehemalige Spargelköniginnen und zahlreiche Produktköniginnen aus ganz Niedersachsen. Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für gute Unterhaltung, fand auch Fritz Bormann, Vorsitzender der Nienburger Spargel AG. Sehr gut. Es ist strahlender Sonnenschein. Die Menschen sind alle fröhlich und zufrieden. Und wir haben im Grunde unsere ganzen Kunden hier, sind alle hier und die Königin sind alle da. Besser kann es eigentlich nicht sein. Einmal im Jahr muss man so ein Fest machen, dass man zusammenkommt und das bespricht. Auch mit den Kunden, gibt es neue Kundenwünsche oder was können wir Neues machen. Und das ist A und O und wir streben nicht an, in Russland den Markt zu beliefern. Unsere Kunden sind vor Ort und im Moment wächst der Spargel gut. Und die Restaurants und alle beteiligen sich. Ist schon eine gute Sache. Bei einem Motorradunfall sind gestern Mittag 3 Fahrer verletzt worden. Einer davon schwebt in Lebensgefahr, teilte die Polizei heute Morgen mit. Der 16-Jährige hatte auf der Bundesstraße 214 bei Steimke mit seinem Leichtkraftrad aus unbekannter Ursache ein am Straßenrand haltendes zweites Moped touchiert. Er war daraufhin in den Gegenverkehr geraten und dort mit 2 weiteren Motorrädern kollidiert. Dabei erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die beiden anderen Fahrer wurden ebenfalls verletzt. Die Strecke war 3 Stunden lang gesperrt. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamalo haben den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga verpasst. Trotz eines 1:0-Heimsieges gegen den FC Veilbreustedt muss die SG den Schritt zurück in die Landesliga antreten. Ausschlaggebend war der Sieg des direkten Konkurrenten HSC Hannover. Der konnte überraschend beim Tabellenzweiten Hildesheim mit 5:2 gewinnen. Das Team von Trainer Andreas Laurin plant nun bereits für die kommende Spielzeit. Also es hat wehgetan die erste Stunde, weil es natürlich ein Abstieg ist immer schlimm. Und viele von diesen Spielerinnen haben ja noch nie einen Abstiegskampf gemacht oder sind abgestiegen. Aber wir haben uns ja unterhalten und es geht weiter und wir bereiten uns jetzt schon darauf vor, die nächste Saison und wollen dann gucken, dass wir die nächsten 1, 2, 3 Jahre uns Zeit geben, einen Neuaufbau zu starten. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Am Ende fehlten Schamalo 2 Punkte zum Klassenerhalt. Als Tabellenelfter beendet die SG die Oberligasaison als Vorletzter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.